Radio Ladies First aus Baden-Baden. 22, 23 Uhr und gleich 7 Minuten. Hier ist der große private Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. B27 Musbach-Buchen zwischen Abzweigung Mudau und Buchen Süd nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung. Im Kreis Esslingen werden die Autofahrer auf der L1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen wegen Krötenwanderung um besondere Vorsicht gebeten. Oh girl, I think I love you. Yeah. I'm always thinking. I love the winter we're together. Girl, I need you forever. And I want you to know I do it all for love. I'm so glad you're my girl. I'll do anything for you. Call you every night and give you flowers too. I thank the Lord for you and think about you all the time. And ask him every day that you'll forever be mine. I wanna hold your hand. Do so you. Hallo Nachtschwärmer, ich grüße dich. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Und jetzt geht's wieder rund hier. Welcome! Welcome! Music of Jamaica. Ready for the church of Mary, the man says, Jesus, what? That's right! Time, 23.13 Uhr. Sonnachtschwärme, heute ein bisschen spät angefangen, macht aber nichts. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Normal bringe ich mittwochs immer einen Mix, aber ich glaube, da reicht es nicht ganz. Holen wir nächste Woche nach, machen wir den Madonna-Mix. Der geht nämlich 10 Minuten. Kommt eine Stimmung auf hier. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the rest. So ganz kurz, wo Charlie am Wochenende ist. Nämlich am Freitag in Rheinau-Honau. Wow! Ganz in der Nähe von Freistädt, Rhein-Bischofsheim, da hinten. Richtung Rhein, im Festzelt, kommenden Freitag, den 2. August, am Samstag, den 3. ist Charlie mit der großen Anlage mal wieder in Süllingen in der Rheingoldhalle. Das ist direkt überrascht und da haben wir Tutti Frutti Damen-Schaumkitchen. Letztes Schrei des Sommers, Damen-Schaumkitchen, kommenden Samstag in Süllingen. You gotta come along and see the people rocking and chiming about. It's on the right, I've got that tonight. Come and see us and play the great sensation. On the road, on the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road. Eine Woche später, 9. August. Lichtenau Ulm Festzelt. Und der 10. August, das weiß wohl schon jeder, Manta Party in Altenheim. Da suchen wir den schönsten Manta, den besten Manta-Fahrer, die heißeste Manta-Tussi. Und der schönste Manta, der kriegt übrigens 1000 Mark. 1000 Mark für den schönsten Manta. Also Mantas, alle am 10. August nach Altenheim. Für euch ist extra ein Platz reserviert vorm Festzelt. Wir erwarten Presse, Funk und Fernsehen. We have power, listen, we are the greatest. On the road, on the road again. Hey, we're Johnny 2000. On the road, on the road again. On the road again. We're Johnny 2000. On the road. 20,000 on the road again. With 22,000 on the road again. Hey, with 22,000 on the road again. With 22,000. Und da gehen nebenbei auch mal Grüße für alle Leute, die so weit herkommen. Manche sind doch 100 Kilometer in Kauf und kommen zu Charlie. Dankeschön. Sei es da aus dem Schwäbischen oder Richtung Freiburg. Oh, jetzt noch Hurricane, die Super Disco in Kehl-Sundheim im Industriegebiet Siemensstraße. Morgen, Donnerstag, wieder Stereo trinken. Und ehrlich, ist der absolute Treff in der Ortenau. Wer es nicht glaubt, kommt hin. Jede Menge tolle Leute. Beste Musik. Absolute Unterhaltung. Und Frauen ohne Ende, ehrlich. Continuo sempre a dirti buonasera, fino a mattina quando il sole scalda già. Marina. Freitags im Hurricane Eintritt frei und samstags bis sonntags früh 5 Uhr geöffnet. Mr. Lear, Tony Scott, the Rebel MC, all them housing to go whack, back no slack, so jack don't crack, but then, it's your chance to tell your friends to move that pin, why not, you fight right, can watch your hey man, don't fight, time to move, time to groove hard, so make a start, and be a part of hip house, as I'm coming on cool, know what you gotta do. Yeah. Radio Ladies First. Auf UKW 100,4 MHz. Und jetzt geht's los mit unserem Gewinnspiel. Kommen wir dann zu Heißer Mix. Ich möchte wissen, die Interpreten. Jetzt sollen 6 Interpreten vorhanden sein. Hallo, hier ist das Nachtschwärmer-Gewinnspiel mit Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Here we go. Sieben, zwei, zwei, eins, sieben, null und dreimal die 7. Zu Beginn gibt's entweder 10 Mark oder eine 10,90 mit 90 Minuten Mix nonstop. Way back in the warehouse days of glory, we used to party. the break of dawn. Those happy days still remain in my mind. Also 6 waren's, 5 möchte ich wissen, wenn's geht, ja? Also, jetzt habe ich mal den Andreas Müller aus Reutlingen, 15 Jahre. Hallo Andreas. Ja, hallo. Ich grüße dich. Komm auf, jetzt probieren wir's. Er war sich nicht so sicher. Ja, ich habe eigentlich plus 4 wahrscheinlich. Also, ich höre. Madonna. Pet Shop Boys. Whitney Houston. Genau. Technotronic. Richtig. Und mehr weiß ich nicht. Das sind 4. Ah, das letzte, das ist so ein kleiner Prince. Aus Amerika. Prince, genau. Dann waren noch dabei Stars and 45, aber trotzdem, 5 Stück, Gratulation, bleib dran. Vielleicht kurz noch eine Frage, willst du eine Kassette oder ist das Geld? Ich will eine Kassette. Ah, das ist auf jeden Fall besser, du, die ist unbezahlbar. Children. Okay, also wie gesagt, ich mache noch ein Gewinnspiel. 23.30 Uhr, fast 31 Uhr, haben wir noch genug Zeit. Jeden Dienstag Mittwoch ab 23 Uhr, Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Und da gibt es Mixer und Platten, die man nicht alle Tage hört. Chicago Mood. Und jetzt kommt ein super Remix von Camouflage. Disco Radio Action. Schon ein bisschen angestaubt, Love is a Shield, aber immer noch super stark. We'll be right back. Das war die Gewinnspielische Bereitschaft. Aber vorher haben wir ja noch was Manta-mäßiges. Weil da warten ja einige drauf wieder. Bei Money läutet das Telefon. Hier spricht Automechaniker Michael Dobler. Bringen Sie sofort Ihren Manta in die Werkstatt. Ich soll Ihnen einen neuen Auspuff anmontieren. Manni denkt, er spinnt. So ein Quatsch. Ich habe doch gar keinen Auspuff bestellt. Ja, Sie nicht, aber Ihr Nachbarn. Vom Gewinnspiel noch an. Okay. Der Polizist brüllt. Halt 50 Mark auf die Hand. Gebongt, ruft Manni. Der Mann da gehört Ihnen. Ah, das müsste eine schöne Krücke gewesen sein. Super starke Remix. Irgendwann bringe ich es auf, dass ich mal ohne Reingeräte bringe. Okay. Halleluja, das nächste Quentspiel läuft an hier. On fire. And I bring you more music, more music, more music. Let's go. Woo! Das ist der zweite Titel in diesem Mix und fünf haben wir wieder. Fünf Interpreten möchte ich wissen. Also der absolut hellwache Nachtschwimmer hat natürlich schon alle fünf zusammen, aber ich mache noch einen dazu, okay? Die Telefonnummer durchzusagen, aber ich sage sie nochmal: 07221 700 und 3x die 7. Entweder 10 Mark oder 10,90 Mixkassette. Natürlich Chrom auf Dolby B aufgenommen. Echt stark, ein Meisterwerk, kann ich schon sagen. Made by Home Production.

Nee, da war kein Fuchsschwanz an der Antenne. War eine Bohrmaschine im Kofferraum. Der Tank war noch voll. Was für Ideen die Leute kommen. Riders in the Storm. Doors, Sperrtel. Sind gerade ganz dick durch den Film schon wieder. Hi! Hallo Mädels! Hallo Jungs! Habt ihr da noch Töne? Was? Hier sind doch jede Menge. Heute mit Charlie 2000! Hi, all your OGMCs, wherever you are. So, nochmal ganz kurz die Termine von Charlie. Am kommenden Wochenende. Übermorgen am Freitag, den 2. August. Rheinau-Honau, das Festzelt. Und am Samstag Süllingen. Rhein-Münster-Süllingen an der B36, die Rheingoldhalle. Also nicht die in Mainz. In Süllingen gibt es nämlich auch eine Rheingoldhalle. Genau. Na, erstmal die große Anlage wieder mal dabei, weil in Zelt ist es ja viel zu klein, da geht es nicht aufzubauen. Und dann haben wir Tutti Frutti Damen Schaumkitchen. Schaumkitchen, muss man sich vorstellen. Oh, da schäumt's mal echt. Und trotzdem bleiben wir noch alle. Dann, eine Woche später, am Freitag, den 9. August, Lichtenau-Ulm-Festzelt. Da bin ich jedes Jahr, das ist immer der Halligalli ohne Ende. Und trinken auf die Schnelle. Und der 10. Altenheim-Festzelt. Und zwar ein riesengroßes Festzelt. Charlie, lass dir eine. Ich glaube, das Größte, was ich jemals gesehen habe, da bin ich nämlich auch jedes Jahr. Dann werde ich mit dir ausgehen. Und dann mal unser Manta-Treffen. Erster Preis 1000 Mark für den besten Manta, für den schönsten Manta. Also tiefer gelegt, Fuchsschwanz, Goldkettchen und so weiter. Cowboy-Stiefel. Dann suchen wir noch die beste Manta-Tussi. Übrigens, drei haben sie schon gemeldet. Dankeschön. Und den schärfsten Manta-Fahrer wird auch ermittelt, und zwar in Wettkämpfen zwischen Golf- und Ford-Fahrern, zum Beispiel Tauziehen und dergleichen, ja? Also, es wird ein Riesenspaß. Einer mag mit Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ebbe in seinem Portemonnaie. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist pleite. Den ganzen Lohn versoffen, hat Haus und Hof verspielt. Ihn hat es nicht getroffen, hat ohne Glück gespielt. Jetzt steht er da am Tresen, der Durst bringt ihm fast um. Er wäre beinahe reich gewesen und der Hut geht für ihn rum. Hey, eine Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ebbe in seinem Portemonnaie. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Grandios, superb, überwältigend, fulminant. Und das alles bei großen Privaten. Hey! Das war's aber, Großmüllbad. Heute am Mittwoch, den 31. Juli. Good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Sayonara.